Hallo, herzlich willkommen zum Andcast Folge 108. Jawohl, und ich hoffe, ihr seid alle im Olympiafieber. Ich bin's. Aber trotzdem habe ich mich aufgerafft, hier ein bisschen was zu recherchieren, ein paar News heute. Aber ein Thema, das vielleicht, das hatte ich festgestellt, das hat man noch gar nicht so richtig besprochen und das kann ja wohl gar nicht sein, denn es ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema: Musik hören mit Android. Und das ist doch, ja, ich sag mal, die Player, die MP3-Player. Ich kann mich noch gut erinnern, ja, ich bin ja schon so alt, ne, an die Rio-Player. Nein, das hat nichts mit mir zu tun. R-I-O wird das geschrieben, die Rio-Player, die waren die ersten, die für den Massenmarkt tauglich waren. Das sollte man nicht vergessen. Jawohl, diese Player waren die ersten. Und die kamen dann noch mit Speicherkarten aus, ja, von was ich glaub, im Megabyte-Bereich, ja, 512 Megabyte war, glaube ich, noch das Topmodell. Das kann man kann sich kaum mehr vorstellen heute. Aber es hat gereicht, dass die Leute eben da Musik gehört haben. Ich selbst habe dann auf den Akkos gewartet, den Akkos-Festplattenplayer, der erste Festplattenplayer mit 20 Gigabyte. Das war damals die Sensation, ja. Die Soundqualität war übrigens ausgesprochen gut bei dem Teil, besser als bei den Playern, die dann folgten in dem Massenmarkt, unglaublich. Die Aufnahmequalität, ja, man konnte sogar damit Recording betreiben, war aber dann doch grottenschlecht durch das klackernde Geräusch. Also man musste auf jeden Fall ein externes Mikrofon anschließen, dann ging es auch. Ja, seitdem hat sich halt viel, viel getan. Die Player kommen mittlerweile mit sehr, sehr viel Speicher. Wobei das geht jetzt auch wieder zurück. Da komme ich dann auch gleich nochmal dazu. Und gleichzeitig wird die Qualität von ja, den Möglichkeiten besser. Aber die Qualität, was den Soundausgang betrifft, also das heißt die Soundausgabe, da wird immer weniger Wert drauf gelegt und auch bei den Nutzern offenbar, denn das ist schon lange kein großes Verkaufsargument mehr. Musik hören mit Android, das geht ohne weiteres. Jedes Android-Gerät hat einen Standard-Musikplayer drin. Bei einigen Systemen wie Sense, Samsung etc., also dieses TouchWiz, die haben ihren eigenen Player drin. Ich rede jetzt natürlich hauptsächlich von dem Standard-Player aus dem Vanilla Android. Und da auch jetzt halt natürlich über Jelly Bean, unterscheidet sich kaum von der Version in Ice Cream Sandwich und auch kaum von der Version, die aktuell erhältlich ist im Market bzw. im Play Store für Gingerbread. Die Samsung Player, da muss ich nochmal zu sagen, wenn ihr den Uncast schon länger verfolgt, dann habt ihr mich hin und wieder mal fluchen hören, als ich noch die Jingles live eingespielt habe über das Galaxy Tab. Die sind einfach, also der Musikplayer ist einfach furchtbar, wie ich finde. Er ist einfach furchtbar. Warum? Weil er nicht schnell genug ist. Das heißt, wenn man eine Funktion abruft, dann dauert das Sekunden, bis eben etwas passiert auf dem Display. Das ist einfach zu lang. Da kommt man schnell durcheinander. Vor allem, wenn man wie schnell halt zack, zack, zack, zack, alle Schritte hintereinander fast schon also automatisch ausführt und dann ist die Wartezeit mehr als nervig. Also der Player im Standard Jelly Bean ist also sehr, sehr schön gehalten. Ist nichts, sag ich mal, jetzt Weltbewegendes, das muss man auch ganz klar sagen. Also es ist ein grundsätzlicher Player, den man gut nutzen kann. Der Riesenvorteil ist halt die Anbindung an das Google Music, auch wenn das eben bei uns oder Google Play, auch wenn das bei uns noch nicht offiziell gestartet ist. Die Songs, die da drauf sind, sind also die man da drauf speichern kann, bis zu 20.000 Songs, die sind dann hier abzurufen bei einer Internetverbindung, so als ob sie auf dem Handy wären. Man kann sie in Playlisten einsortieren und dann eben auch herunterladen, wenn man dieses auswählt. Dann kann man zum Beispiel eine Playlist offline verfügbar machen. Das macht man am besten, wenn man Wi-Fi ist, und dann wird alle Lieder, die in dieser Playlist sind, heruntergeladen und dann eben offline gespeichert. Also der Standard-Player ist auf jeden Fall ausreichend. Er bietet alles an Funktionen, was man eben fürs ganz normale Musikhören braucht. Playlisten, die letzten gespielten Dinge, eine Sortierung nach Artists, nach Alben und nach Songs. Auch Genres können da durchsucht werden einzeln. Und damit ist es eigentlich recht gut. Wie gesagt, Playlist kann man relativ problemlos erstellen. Länger auf einen Titel klicken und dann zu einer bestehenden Playlist oder zu einer neuen Playlist hinzufügen, und schon hat sich das. Der Player scannt mehr oder minder das ganze Handy und oder auch Tablet und zeigt dann eben die Lieder an. Dann kann man die ganz einfach abrufen. Im Hintergrund ist ein Bedienfeld, das man auch nutzen kann, wenn man nur das Handy also anschaltet, ohne dass man das entsperrt. Ist oben dann eingeblendet ein kleines Bedienelement, wo man zum Beispiel vor, zurück und pausieren kann. Jawohl. Also das geht. Es gibt Unmengen von Playern, je nach Geschmack, je nach System auch. Es gibt einen Winamp-Player, der ist sehr, sehr beliebt bei Leuten, die schon längere Zeit ihre Musiksammlungen auf ihrem PC machen. Und es gibt auch sonstige alternative Player, die jetzt keine große Playlist-Support haben, aber dafür eben schlank und rank sind. Also für jeden ist da etwas dabei. Da sollte man sich einfach mal umgucken auf dem Market. Mir allein, wie gesagt, reicht das der Play Music, der Standard Music Player auf jeden Fall aus. Und deswegen rede ich hier auch mal jetzt weiter über die Möglichkeiten, was dieser Player kann, nämlich neben MP3 eben auch das Ogg-Vorbis-Format. Das ist für mich auch zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ogg-Vorbis bietet eine bessere Kompression, wesentlich bessere Kompression bei kleineren Bitraten. Das bedeutet, dass es zum Beispiel eine 64 Kilobit Sekunde Komprimierungsdatei anhört, besser als eine 128 Kilobit Datei. Das ist übrigens auch das, was hier im Podcast benutzt wird. Die MP3-Version 128 Kilobit, und die hört sich eben noch nicht ganz so gut an wie die 64 Kilobit-Version im Ogg-Vorbis-Stream. Also weiterhin geht eben auch AAC und AAC Plus in dem Player abzuspielen. Auch das ist ein wieder verbessertes Format gegenüber MP3. Und auch das geht. Und auch bei den allermeisten Geräten auch FLAC. FLAC ist dann ein unkomprimiertes Dateiformat. Da wird es natürlich schnell eng auf dem Handy, weil auch wenn dieses unkomprimierte Dateiformat, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig, verlustfreie Dateiformat, hat nämlich eine gute Kompression, aber eine Kompression, die eben keinerlei Auswirkung hat auf die Qualität des Stücks. Und das ist eben dann auch wichtig für die Leute, die eben hohe Soundqualität schätzen. Und da ist nämlich jetzt auch gleich wieder ein Problem aufgetaucht, ja. Und zwar ist das Problem, dass der Ausgang von den verschiedenen Geräten heutzutage, wie ich vorhin schon angesprochen habe, nicht ganz so toll ist, wie man sich eben das als Musikfan wünschen würde, ja. Das macht sich teilweise auch bemerkbar für Leute, die eine gute Anlage haben. Ist das auf jeden Fall zu spüren. Aber auch für Leute, die jetzt zum Beispiel gute Kopfhörer haben, und das entsprechende musikalische Gehör. Ja, ich weiß, jeder will das für sich behaupten, dass er ein tolles musikalisches Gehör hat. Warum achtet da niemand mehr so groß drauf, von den Firmen? Weil die Benutzer in der Regel das nicht erkennen. Ja, ich weiß, wie gesagt, jeder sagt, ich kann es hören, aber es ist so traurig, es ist in der Regel eben so, dass es die Leute nicht können, auch wenn sie das behaupten. Das haben immer wieder solche sogenannten Doppelblindstudien gezeigt, dass eben die Leute meistens überhaupt nicht unterscheiden können zwischen 128 Kilobit MP3 und einer CD. Das ist wirklich schlimm. Und ich spreche noch jedem es zu, sagen wir mal, 160 Kilobit von einer CD zu unterscheiden. Bei 256 wird es schon wieder eng. Da brauchen wir auch entsprechende Anlagen dazu. Muss ich auch gleich dazu sagen. Also mit der 300 € Anlage vom, was weiß ich woher, Discounter wird es da nichts. Ja, die sind gar nicht fähig, diese deutlichen Unterschiede da herauszustellen, weil da eben Höhen und Tiefen, Spitzen fehlen. Und das ist ja auch das, was bei MP3 gemacht wird. Man schneidet Töne heraus, die das normale menschliche Gehör überhaupt gar nicht wahrnehmen kann. Und dadurch wird es eben zum Beispiel schon mal grundsätzlich kleiner, die Dateien. Ogg Vorbis macht es halt dann ein bisschen anders. Da ist, ich möchte da gar nicht lang drauf rumreiten. Da ist halt die Qualität dann wesentlich besser, wie ich eben schon gesagt habe. Trotzdem ist da das immer noch das Problem von der Ausgangsbuchse. Früher unvorstellbar, heute Standard, dass man eine Anlage über den Kopfhörerausgang anschließt. Früher, ich weiß nicht, früher hat es jeder gewusst, der sich ein klein wenig mit Audiotechnik beschäftigt hat, dass ein Kopfhörerausgang von der Qualität her eben nicht so gut ist wie ein Line-Out-Ausgang. Dort sind wesentlich weniger Störungen durch den Vorverstärker, der dort eben gar nicht vorhanden ist bei dem Line-Out. Und das ist immer ein großes Problem gewesen und das ist verschwunden, dieses Problem, weil keiner mehr anscheinend darauf achtet. Entsprechend ist es natürlich dann schon schlimm, wenn man über diese Kopfhörerausgänge dann eine teure Anlage anschließt und dann kann man nämlich eben dann Unterschiede gut bemerken. Dann spielt es aber auch keine Rolle mehr, ob das jetzt in einem 128 Kilobit Ogg Vorbis oder einem 256 Megabit Kilobit 200 MP3-Datei vorliegt, das Audio-File, oder eben auch im FLAC-Format. Da macht das dann eben noch kaum einen Unterschied. Also ich selbst hier beim Podcast habe ich die Originalversion, die geschnittene Originalversion in FLAC gespeichert. Früher macht das heute in Ogg Vorbis mit 500 Kilobit Sekunde, weil ich da überhaupt gar keinen Unterschied mehr feststellen kann und das für die Archivierungszwecke da vollkommen ausreicht, denn ich habe es auch nochmal eben neu komprimiert und man hört da also so ganz einfach keinen Unterschied, ja, sag's mal. Ganz klipp und klar. Okay. Was für Möglichkeiten gibt es denn sonst noch, wenn ich sage, der Line-Out ist schlimm? Google hat ja mit dem Nexus Q, da komme ich später auch noch dazu, zum Beispiel eine Methode vorgestellt, wie man das umgehen kann. Ja, allerdings gibt es da auch keine Möglichkeit, jetzt FLAC-Dateien direkt zu streamen, weil das wird eben nicht vom Handy über Bluetooth oder ähnliches gestreamt, sondern direkt aus der Cloud. Dafür sind es dann eben volle 320 Megabit Sekunde und man muss nicht über einen analogen Line-In bzw. sogar Kopfhörerausgang gehen. Das hilft schon mal ein bisschen. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit, was viele, viele externe Boxen und so Standalone-Lautsprecher benutzen, nämlich die Bluetooth-Verbindung. Allerdings auch da gleich ein kleiner Dämpfer. Meistens ist die Soundqualität dort auch nicht besser als beim Kopfhörerausgang. Im Gegenteil, bei manchen Lautsprechersystemen ist die Qualität sogar deutlich schlechter über Bluetooth als über einen Kopfhörerausgang. Und auch diese Boxen, die meistens in Preislagen über 200 € liegen, haben da offenbar bei der Kundschaft keine Probleme erzeugt. Von daher müssen wir uns wahrscheinlich einfach damit zufrieden geben, dass es auf die Qualität so direkt nicht mehr ankommt. Aber ganz stark kommt es auf die Bedienbarkeit an. Und da gibt es auch riesengroßen Unterschiede. Zunächst mal über das Bluetooth-Pairing ist ja schon ziemlich schlimm. Ja. Nexus Q ist da außen vor, weil, wie gesagt, da wird ein Pairing nur, also quasi ganz automatisch gemacht, aber auch nur für eben kurze Kommandos zu übertragen, also überhaupt gar nicht jetzt irgendwie kritisch. Ja. Wenn allerdings Audio gestreamt wird über Bluetooth, dann muss auch eine saftige Verbindung permanent bestehen bleiben zwischen beiden Geräten. Und das kostet jede Menge Strom. Und deswegen ist fast kann man fast sagen, dass eine reine Bluetooth-Box ohne Ladefunktion keinen Sinn macht. Ja. Da kann man dann 2, 3 Stunden Musik hören, dann ist der Akku leer. Und man will ja auch noch was anderes machen. Aber weil ich das jetzt gerade sage, man will ja auch noch was anderes machen. Nein. Es gibt auch Musikplayer, MP3-Player, sage ich jetzt mal salopp, auf Android-Basis, die gar keine Funktion für Telefon haben. Und da gibt es eine ganze Menge. Ich habe nämlich jetzt hier ein Prospekt beispielsweise entdeckt von einer großen Elektronikkette. Und da sind zum Beispiel ein paar drin. Also ich sage es mal gleich vorweg, einer der ersten war übrigens das Philips Go Gear, das in einer Version mit Android ausgeliefert wurde. Dann kam das Galaxy S Wi-Fi mit zum Beispiel 8 GB, ja, Speicher drauf. Bei all diesen Playern ist gemeint, dass sie eben auch Zugang über Wi-Fi haben und dann eben möglicherweise auch über den einen oder anderen Cloud-Dienst verfügen, der dann eben den Speicher wieder deutlich vergrößern kann. Bei Google Play beispielsweise sind das eben ja 250.000 Songs. Das sind viele, viele Gigabyte, ja, viele, viele Gigabyte. Und damit ja spart man sich quasi die Festplattentechnik in dem Gerät, wenn man das darüber macht. Und das Speicher im Gerät selbst wird eben dann genutzt zur Pufferung oder für einige Playlists, die man eben offline haben will, wenn man eben weiß, man kriegt ein Gebiet, wo vielleicht kein Empfang ist. Gut, also diese Player gibt es dann mit 4,2 oder 3,6 Zoll Display und die bieten dann halt ja dieselben Sachen wie zum Beispiel das Galaxy S, Samsung Galaxy S. Und weil die basieren quasi auf dem Telefon, nur eben, dass kein Empfangsteil für Mobiltelefonie enthalten ist. Ja. Auch den 4.2 Multimedia-Player von Samsung, den ich eben schon genannt habe, der kann natürlich auch, wie die anderen übrigens, auch alle Video abspielen beispielsweise. Aber das ist ja jetzt momentan gar nicht das Thema. Der Galaxy S2 Wi-Fi 5.0 Tablet, sage ich, Multimedia Player gibt es jetzt mittlerweile auch schon mit DAB Plus Radio integriert. Da ist eine richtige Antenne dran und man kann dann eben tatsächlich DAB Plus darüber noch empfangen. Ich finde es ganz faszinierend. Ist auch mit erweiterbarem Speicher und da zählt eben auch, dass eben durch die Cloud auch das total aufgewertet werden kann. Das ist klar. Auch von Sony gibt es einen Android-Musikplayer, einen reinen Musikplayer mit Ice Cream Sandwich auch sogar drauf. Der NBZF 805 bzw. 806 mit 16 GB und auch der hat das ganze Programm mit drin, Wi-Fi natürlich und ist da vollständig, wie gesagt, zu bedienen über diese Android-Schnittstelle und das ist also auf jeden Fall bemerkenswert. Es gibt also etliche Android-Player und auch, wie gesagt, die Boxen, die dann eben dazu geeignet sind. Es gibt von Philips mehrere Boxensysteme, die auch einen Dock-Anschluss dran haben für das Gerät, also zum Laden, Vorsicht, aufgepasst. Meistens geht da die Übertragung trotzdem noch per Bluetooth. Hier ist dann zum Beispiel die große Docking Station AS851 von Philips. Ja. Um alle Funktionen zu benutzen, muss man eine App installieren, die aber ziemlich groß ist und ja, die muss dann halt im Hintergrund laufen. bietet dann 2x15 Watt in guter Qualität, also ausreichender Qualität, ne? Und auch eine Fernbedienung drauf. Und es geht auch kleiner, günstiger, beispielsweise der Logitech Z715 Lautsprecher, der bietet nur einen Bluetooth-Anschluss, keine Ladefunktion. Die Box selbst muss allerdings auch geladen werden, die hat auch 6 Stunden Akkulaufzeit. Also man sieht, es ist nicht ganz so einfach. Und letztendlich bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit, das an eine Anlage, an eine reguläre Anlage anzuschließen. Ja, und dann eben darüber zu hören. Dann muss die Anlage zumindest mal nicht noch mit Akkulaufzeit bedacht werden, ne? Sondern nur noch, muss man sich dann nur noch ums Gerät selbst kümmern. Ja. Akkus übrigens, jetzt springe ich hier ein bisschen hin und her. Akkus bietet übrigens auch ein sogenanntes 2.8 Internet-Tablet an mit 2 GB. Das ist einfach nur ein Musikplayer mit 2,8 Zoll Display. Das gibt es noch in größeren Variationen. Wird mit Android 2.2 ausgeliefert. Und die sind halt sehr, sehr günstig momentan zu haben. Und wer einen ganz einfachen Musikplayer auf Android-Basis will, damit er zum Beispiel sein Handy nicht belastet, den Akku, wenn er unterwegs ist, der kann sich da vielleicht auch damit mal beschäftigen. Ja, dann es gibt noch was anderes. Das ist ganz interessant. Auch hier ist das Android-Logo mit dabei sozusagen mitgeführt. Es ist auch eine Wandmontage möglich von diesem Lautsprecher. Es kam auch mit der Fernbedienung und zwar von Klipsch, der Gallery G17 oder G17 R 220 Wii. Ja. Was wird das auch bedeuten? Auf jeden Fall sieht der ziemlich kompakt aus, aber bietet eben insgesamt 20 Watt für die Hochtöner und 40 Watt für beide Tieftöner, so dass da schon ein bisschen, ja, sag ich mal, Power dahinter ist und so. Übrigens preislich nach oben, ja, geht's immer. Also es gibt durchaus auch Boxen, die weit über die 500-Euro-Marke gehen. Ja. Und da muss man sagen, ist wirklich die Frage, ob man das dann noch ausgeben will. Wie gesagt, die Bluetooth-Funktionalität setzt eben der Soundqualität auch momentan noch ein paar Grenzen. Es wird sich natürlich bessern, wenn neue Bluetooth-Standards hier eingeführt werden. Viele der Geräte der teuren sind dann natürlich auch schon mit dem neuen Bluetooth sozusagen ausgestattet. Also ein Vergleich lohnt sich da auf jeden Fall. Einfach wird das nicht, ja. Aber wie gesagt, notfalls Anlage, ein guter Verstärker, da über einen Klinkenstecker halt über den Kopfhörerausgang, mehr geht halt nicht momentan, raus und dann hat man eben zumindest mal eine günstigere Lösung, weil die meisten werden ja schon einen Verstärker haben. Ich denke, da wird bestimmt noch was kommen, wenn ihr dazu Fragen habt. Ja, im Google Plus ist ja immer das Frag-Rio auf und da könnt ihr dann noch mal was nachfragen. Ne? Na, dann komme ich zu den News und da habe ich als erstes mal schon ein bisschen was Trauriges fast. Ja, der Nexus Q. Erstmal. Nexus Q wird nochmal überarbeitet, laut Aussage von Google. Die jetzige Version ist nicht mehr zu bestellen. Die wird auch so regulär nicht mehr ausgeliefert. Allerdings, wer bis zu dem entsprechenden Datum eines bestellt hatte, also wer eines bestellen konnte, vorbestellen konnte, der kriegt das Teil ausgeliefert, ja, und zwar kostenlos. Ihr habt es richtig gehört, die kriegen den Nexus Q geschenkt. Die Medien haben ja den Nexus Q von Anfang an mies behandelt, ihm überhaupt alles abgesprochen. Ich habe immer gesagt, wenn genau das gleiche Gerät, genau so wie es ist, mit genau den gleichen Funktionen, wenn das von so einer Fruchtfirma rausgekommen wäre, dann hätte sich die Welt wieder überschlagen, hätte gesagt, oh, wie genial das Design, oh geil, geil, ja. Aber nein, es war eben Google, die das rausgebracht haben. Dann ist das geilste Design, ist dann halt eben zu teuer. Ja, und kann zu wenig und naja, ich bleibe immer noch dabei, das ist das perfekte Gerät, das hätte ich gern gehabt. Das wird sich jetzt aber sowieso erledigt haben, weil ich weiß ja nicht, wie die überarbeitete Version ist. Allerdings, mir egal, ich muss sowieso für ein Auto sparen. Aber auf jeden Fall, ich wollte gar nicht mehr an Funktionen haben. Und wenn das jetzt hier wieder zum Multifunktions-Blabla-Teil wird, das alles Mögliche gut kann, außer eben locker einfach Musik abspielen, das Teil hinstellen, Musik abspielen, fertig. Wenn sie was im Design ändern, ist es bei mir sowieso gestorben, weil das Design ist phänomenal göttlich, ja. Aber dieses Drama in den Medien, was sich da abgespielt hat, finde ich einfach zum, muss ganz klar sagen, sorry, wenn es euch jetzt stört, aber das finde ich zum Kotzen. Ja. Diese Hetzkampagnen und diese Gleichschaltung, ja, also das ist wieder mal typisch für neue innovative Produkte, die herauskommen von einer Firma, wenn es Google ist. Dann wird alles kaputt gemacht, ja, von den Medien. Gut, ob man das so sehen will, dass Google hier jetzt nachgegeben hat, wie sie sagen, wie soll das der Nexus Q nochmal überarbeitet werden, dann in einer anderen Version erscheinen, weil sie sich die Kritik zu Herzen genommen haben, oder ob das ein Hinweis war, so unter dem Motto, ihr seid nicht zufrieden damit, dann könnt ihr uns mal. Ja, das hätte ich mir gewünscht. Werden halt die Leute, die jetzt dieses Gerät haben, ein absolutes Sammlerstück in ihren Reihen haben, und da kann man richtig neidisch werden. Im Moment wird der Nexus Q bei eBay schon für weit über 500 Euro angeboten, Euro wohlgemerkt, $299 hat es gekostet. Und ja, die Preise werden noch steigen, denke ich, weil das Teil ist der absolute Hammer immer noch, und jetzt noch mit Sammlerwert. Ich werde ja wahnsinnig. Gut, wie gesagt, also das ist für mich natürlich dann jetzt nicht mehr relevant. Aber die Antwort von Google, dieses Gerät, diese vorbestellten Geräte einfach kostenlos rauszugeben, ja, einfach so verschenken, das ist schon ziemlich heftig, und auch das ist ein, würde ich sagen, ein Schlag ins Gesicht, ja, für die, die dauernd meckern. Wenn die gedacht haben, die kriegen jetzt hier so, ach Gott, wie schlimm das der Nexus Q ja so ist, ne? Dann bestelle ich mir nicht. Ich habe Pech gehabt. Hätte die einen bestellt, hätte ich den kostenlos bekommen. So. Gut. Puh. Also, was soll man machen? Presse will ihn nicht. Google will ihn überarbeiten. Ich will ihn. Und ja, Medienmacht ist mal wieder zum Schreien und Davonrennen, wie die halt so Innovationen kaputt machen können, wenn keine Frucht drauf klebt. Ja, ganz, ganz schlimm. Da habe ich mich wirklich schon die ganze Zeit drüber geärgert. Leo Laporta hat sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nun gut. Dafür ist das offizielle Android-Blog übrigens gestartet, offiziell von Google. Die haben jetzt das Mobile-Blog ein bisschen, ja, gestrafft und eben einen eigenen Ableger gemacht, officialandroid.blogspot.com. So ist die Adresse, hab's auch verlinkt, und dort werden dann Neuigkeiten rund um Google Android, um Googles Android zu lesen sein, und ausschließlich um dieses System, so dass es ein bisschen abgetrennt ist von der übrigen mobilen Welt, was ich ganz, ganz gut finde. War ja sowieso eigentlich, das Mobile Blog war eigentlich sowieso nur noch um Android gegangen, und da so diese paar Meldungen, die dann über andere Systeme drin waren, was Google Apps beispielsweise betrifft, das war dann eben, naja, schon eher störender drin. Ja, und da ist auch als neue Meldung gleich eingestellt worden, die Neuigkeit über Google Wallet. Google Wallet nimmt nämlich jetzt in den USA alle Kreditkarten an. Und das ist ein absolutes Novum. Bisher gab es da ganz große Probleme mit den Vertragspartnern, dass eben nur eine einzige Kreditkartengesellschaft und Bank eben diese Möglichkeit hatte, oder gegeben hatte, bei Google Wallet zu zahlen und zusätzlich noch gebunden an einen bestimmten Netzbetreiber und so. Das ist alles ein bisschen aufgelockert worden und jetzt können eben nahezu alle Kreditkarten genutzt werden damit. Das ist ein riesengroßer Schritt, rechtzeitig gemacht worden, finde ich. Jetzt muss nur noch die Akzeptanz von mehreren Netzen hier ganz stark gepusht werden. Und was heißt das für Deutschland? Gibt es da Chancen, dass das Google Wallet bei uns so eingeführt wird? Das ändert erstmal nichts für unsere Gefilde. Sei denn, eine Kreditkartengesellschaft würde jetzt Mut fassen und es auf eigene Faust mit dem Google Wallet in Europa probieren. Danach sieht es aber eben nicht aus, weil hier die Banken doch eine gewaltige Macht ausüben. Und zudem es eben auch noch die hohe Skepsis bei den Deutschen gibt, mit bargeldlosen Mitteln zu zahlen. Und wenn die da hören, oh, neues NFC-Zahlungsmittel von Google, dann jammern die gleich wieder rum und denken, ja, das Geld ist einfach so weg. Ja. Dabei haben sie gar keins für auszugeben. Aber ich muss schon sagen, es wird nicht viel ändern jetzt, die Tatsache, dass eben alle Kreditkartengesellschaften da in den USA jetzt Google Wallet anbieten, beziehungsweise mit denen nutzbar ist. In Deutschland haben ja die Sparkassen ein NFC-Bezahlsystem geplant und ich denke, dass da sehr, also Sparkassen, glaube mit anderen Banken zusammen noch, ja. Und ich denke, dass da kräftig gemauert wird gegen das Google Wallet, weil die Deutschen natürlich ihr eigenes System da implementieren wollen. Und mich würde es nicht wundern, wenn es da auch dann Rückenwind für diese Banken geben würde von der Politik, um eben das böse Google daran zu hindern, auch noch das Bezahlen in Deutschland zu nehmen. Ja. Und gut, ich mal wieder schwarz, aber ja, so vieles, was in den letzten Jahren passiert ist, hat mich eben nicht gerade so euphorisch werden lassen, wenn ich höre Google Wallet. Naja, also selbst in den USA ist es ja noch ein Stück weit entfernt von der Vision, was Google mal hatte, dass man ein Telefon hat und da ist alles drauf, so ein Notizblock, also so eine Zettelwirtschaft, ne, die man immer vorher in den Geldbeutel gesteckt hat. Das geht mit entsprechenden Scannerprogrammen, es müsste nur alles integriert werden. Den Schlüssel für die Wohnung aufzuschließen, ja, über NFC, wupp, auch die Wohnung öffnen, bezahlen, so dass man im Prinzip überhaupt gar kein Geldbeutel mehr mitnehmen muss, keine Papiere mehr, man hat alles nur noch hier in diesem Gerät gespeichert und zack. Ja, bis das natürlich, selbst in den USA, bis das Realität wird, das wird noch etliche Jahre vergehen. In Japan könnte es sogar schon so sein. Ja, kann man schon seit 10 Jahren, ich sag's immer wieder, kann man schon seit, nein, jetzt mittlerweile sind sogar 12 Jahre, da kann man schon seit 12 Jahren an Getränkeautomaten mit dem Handy bezahlen. Per NFC, wenn man so will, ja. Also es ist unglaublich. Oder in die U-Bahn. Also es ist schon ziemlich ein großer Unterschied, ja. Aber bis das bei uns durch die Bürokratie durchgeht, dass man seinen Ausweis auf dem Handy speichern kann und das auch zählt, oder sogar seinen Führerschein, dass das auch tatsächlich zählt bei einer Kontrolle. Da wird noch viel Wasser den Rhein runterlaufen, wenn man so schön sagt. Zumindest mal die Grenzer zwischen Kanada und den USA, die hatten schon mal jemand mit dem iPad durchgelassen, der seinen Ausweis nur noch auf dem iPad eingescannt vorliegen hatte. Und das wurde dann akzeptiert nach kurzer Rückfrage telefonisch. Und er konnte dann einreisen. Ja, also immerhin. Ja, die Richtung stimmt. Aber naja, es wird noch dauern. Ich komme mal wieder nicht drum herum, noch etwas zu erzählen über, ach ja, jetzt wird wahrscheinlich ein riesen Begeisterungssturm ausbrechen. Achtung! Oh, Patente! Jawohl. Patente. Und zwar geht es speziell um ein Verfahren, das jetzt in den USA gerade sehr stark am Kochen ist, ein offenbar sehr wichtiges Verfahren, das allerdings keineswegs in einer relevanten Instanz bereits ist. Die Richterin Lucy Ko, die bekleckert sich da gerade nicht so mit Ruhm. Und Samsung hat auch dann drastische Maßnahmen eingeleitet. Um was ging's? Und zwar wollte Samsung ein ja, Beweis einreichen, dass das Design vom iPhone schon längst bei Samsung vorgelegen hat. Das ist beweisbar, das ist auch dokumentiert. Allerdings war Samsung da offenbar nicht schnell genug, diesen Beweis einzureichen. Und die Richterin hat das abgelehnt, dass dieser Beweis also quasi ausgewertet wird. Und nicht nur das. Ein paar Tage später wurde auch ein nächster Beweis abgelehnt, nämlich das Erscheinen eines Tablets, das im Design absolut dem iPad ähnelt, in dem Film Odyssey 2001 von Stanley Kubrick, der schon so alt ist, dass ich mich selbst kaum noch daran erinnern kann, wann der das erste Mal gezeigt wurde. Also der ist schon, ich glaube, der ist schon so alt, da hat Steve Jobs noch bei Next Computer, glaube ich, rumgedoktert. Oder sogar, war der doch sogar noch bei Apple? Ich glaube, der war sogar noch bei Apple, also das erste Mal. Also, unglaublich. Und auch dieser Beweis wurde abgelehnt. Da frage ich mich doch, ist da Befangenheit mit dem Spiel? Ja, da muss man sich doch das echt fragen. Weil wenn zwei wichtige Beweise abgelehnt werden und Samsung wird jede Möglichkeit genommen, zu zeigen, dass das Design eben gar nicht Apple gehört, für was sie verklagt werden, oh, insbesondere dieser Beweis, dass Samsung selbst schon vorher dieses Design hatte und eigentlich Apple geklaut hat von Samsung, dann muss ich schon sagen, dann ist es echt ganz, ganz übel, ganz, ganz übel. Und die Beweisfotos sind von Samsung dann auch veröffentlicht worden im Internet. Ich habe auch welche verlinkt, dass man sich da gleich, dass man das gleich angucken kann. Und da kann man mal sehen, wie schamlos Apple von Samsung geklaut hat. Aber das darf nicht benutzt werden im Gerichtssaal. Samsung hat es eben dann doch veröffentlicht im Internet und das hat die Richterin ziemlich sauer gemacht, weil sie natürlich befürchtet, die Geschworenen wären jetzt voreingenommen, und könnten das eventuell noch mitbekommen haben, dieser Beweis und dann entsprechend vielleicht zugunsten von Samsung entscheiden. Die Richterin ist ziemlich sauer. Apple möchte, dass wegen diesem Vorfall, wegen dieser Veröffentlichung, das Verfahren zugunsten von Apple gewertet wird. Also quasi, dass das wirkliche Verfahren gar nicht bewertet wird, die wirkliche Anklage, sondern dass, weil die eben jetzt dieses veröffentlicht haben, den Beweis in den Medien, dass deswegen einfach eine Entscheidung gefällt werden soll zugunsten von Apple. Also so Recht und Wahrheit, wen interessiert's? Ja, die haben Fehler gemacht, jetzt platt machen. Ne? Also unglaublich, was da Apple an den Tag legt, unglaublich auch, was die Richterin bis jetzt an den Tag gelegt hat. Und dennoch haben die Geschworenen, jetzt habe ich heute auch gelesen, gesagt, dass sie sich da nicht davon beeinflusst haben lassen. Es waren auch nur einige wenige Geschworene, die das überhaupt mitbekommen haben und die anderen Geschworenen haben das überhaupt gar nicht verfolgt. Und das lässt mich natürlich auch wirklich wieder die Haare raufen, wenn ich es noch hätte. Und zwar, was bedeutet das? Wer sitzt denn da in der Jury? Da wird's mir Angst und Bange, ja. Also Angst und Bange wird's mir da. Und jetzt kommt es eigentlich darauf an, wer sich glaubwürdiger verkauft vor Gericht und nicht mehr, was jetzt wirklich Fakt ist. Ja? Denn die Beweise für den Fakt, die wurden ja alle abgelehnt jetzt, zumindest mal von Seiten Samsungs. Und jetzt schauen wir mal, was da herauskommt. Also man kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass egal wie die Entscheidung jetzt ausfallen wird, dieses Verfahren sowieso angefochten wird, sowohl von Apple als auch von Samsung, je nachdem wie die Entscheidung ausfällt. Und es ist einfach zum Heulen, wenn ich das sehe, was hier alles abgeht. Das F700 Phone, naja, sollte man sich vielleicht mal vorher angucken, aber Ich befürchte, das wird eben so nicht passieren. Und ja, also insgesamt ist das Verfahren schon jetzt eine Farce eigentlich. Und zeigt mal wieder, dass nicht nur das Patentsystem in den USA eine deutliche Überarbeitung braucht, sondern auch das Gerichtsverfahren bei Patenten, wie das gehandhabt wird, das ist so nicht okay, das ist so nicht korrekt. Übrigens nicht für beide Seiten nicht korrekt. Denn umgekehrt kann es auch gehen, ja. Wenn Samsung in Zukunft gut spielt, dann könnten auch eventuell andere in Mitleidenschaft gezogen werden, obwohl die berechtigte Ansprüche haben. Ja? Wenn der ein oder andere Anspruch von Apple berechtigt ist, dann muss das ja auch richtig entschieden werden. Und ich darf gar nicht dran denken, wenn irgendwann mal noch ein anderer Mitbewerber kommt und Samsung und Apple den verklagen, der Arme. Der Arme. Ja? Und so viel zu diesem, wie heißt das, Jolly-System, das da in Entwicklung ist. Also, die können einem echt leid tun. Die werden dann von allen verklagt und ein richtiger Drecksbusiness ist das doch, oder? Ein richtiger Drecksbusiness. Da vergeht's allen doch echt. Und naja, gut, was soll's. Genug darüber gejammert, über die Patente ändern können wir es nicht. Wir können jetzt nur gucken und die entsprechenden Firmen selbst abstrafen als Konsumenten, entsprechend boykottieren. Ich weiß, Boykotte sind immer ein zweischneidiges Schwert und man sagt, die bringt nichts, aber ich sag immer, das einzige Mittel, das der Verbraucher hat, ja, ist sein Geldbeutel zu benutzen. Die einzige Macht, die der Verbraucher gegenüber den Firmen hat, sonst gar nicht. Und wer etwas kauft, unterstützt die Firma, unterstützt deren Ideologie, unterstützt deren ihre Produkte. Ja, und wer es nicht kauft, stattdessen was anderes kauft, der votiert eben dann für das andere Produkt, für die andere Firma. Und nur so lässt sich das als Konsument machen. Boykottaufrufe sind, ja, sind Unsinn. Nur, man muss klar machen den Leuten, dass das, was sie kaufen, das ist, was sie ideologisch auch unterstützen dann. Ja, denn von ihrem Geld hängt es ab. Und zu sagen, ja, ich alleine kann das ja nicht machen. Tja, das ist auch bei den Wahlen so, ja. Man muss sich entscheiden, was man wählt. Klar, eine Stimme alleine bringt nichts, aber wenn sich viele Leute entscheiden, dann bringt's schon was. Okay. So, schöner Vortrag, Moralvortrag von Rio beendet. Nächstes Thema. Google Listen wird eingestellt. Boah. Ich weiß, viele der Ancast-Nutzer benutzen Google Listen. Das weiß ich immer deswegen, weil die Leute probieren, den Ogwarby-Stream, den Hauptstream zu nutzen. Und Google Listen kann kein Ogwarby! Deswegen hab ich auch Google Listen ja, nie wirklich lange benutzt. Ja. Weil Ogwarby ist bei mir einfach Minimalvoraussetzung. Beispielsweise BeyondPod ist da als Alternative. Das hatte ich auch schon vorgestellt. Ein How-To, wie man damit den Podcast abonniert. Das habe ich auch nochmal verlinkt hier. BeyondPod ist einer der besten Podcast-Player meiner Meinung nach. Den habe ich sowieso die ganze Zeit drauf. Also wer eine Alternative zu Google Listen sucht, der sollte sich den vielleicht mal angucken. Denn Google Listen wird ab November eingestellt. Ja. Also genau das Datum, genau, ab 1. November wird alles komplett eingestellt. Es wird nicht nur keine Updates mehr geben dann, es gibt sowieso schon seit langer Zeit keine Updates mehr, wenn ich das richtig weiß, sondern die Podcast-Suche wird auch nicht mehr funktionieren. Und man kann noch die Podcast-Subscription nutzen, die man in Google Reader festgelegt hat. Und eben dies auch downloaden, aber eben suchen oder so, das geht nicht mehr. Und damit ist diese App offiziell beerdigt, wird Zeit umzusteigen. Ja, kann ich nicht sagen dazu, Leute, steigt um. Google Listen war eh schon tot. Ja, das ist schon eine ganze Zeit lang so gegangen. Und ja, Zeit für was anderes. Es sind jede Menge gute Podcast-Programme draußen. Ich selbst, wie gesagt, würde euch auf jeden Fall empfehlen, ein Orbis-fähiger Client zu nutzen. Es gibt immer mehr, habe ich das jetzt gesagt? Nein, es gibt immer noch viele Orbis-Podcasts, kommen auch wieder neue Orbis-Podcasts dazu. Ja. Einige Leute kommen da jetzt auch in Trichter. Da könnt ihr auch endlich die qualitativ etwas bessere Version vom Antcast anhören über den OrgMorbis-Feed dann, wenn ihr BeyondPod nutzt. Google greift auch bei den Richtlinien im Play Store etwas härter zu jetzt. Google hat angekündigt, dass etliche Applikationen rausfliegen werden in der nächsten Zeit, die zum Beispiel Meldungen bringen, die ähnlich wie System-Notifications aufgebaut sind. Das heißt, diese oben in der Zeile erscheinenden Werbung oder Werbeanzeigen, ja, die so aussehen, als ob es eben Systemmeldungen wären auf den ersten Blick, die werden rausfliegen, die werden gesperrt, wenn der Entwickler vorher das selbst nicht abstellt. Inwieweit das dann dieses R Play heißt es, glaube ich. Nein, Quatsch, Airplay nicht. Dieses ungeliebte Programm oder Netzwerk, das oben alles zuspammt in der Notification-Anzeige oben, wie es immer auch heißt, ich weiß es gar nicht. Ob das davon betroffen ist, ist noch nicht ganz klar. Ja, es werden auch noch andere Apps kontrolliert, die eben möglicherweise schädliche Auswirkungen haben können durch Provozieren von Fehlbedienungen beispielsweise, ja, oder die eben eine Spam-Policy verletzen. Und es ist schon, ja, es ist schon wichtig, würde ich mal sagen, dass das gemacht wird. Also es werden einige Apps sicherlich rausfliegen aus dem Market, nachdem dieses aktiviert wird, dieses Programm, sage ich mal, dieses Vorgehen, ja. Und die genauen Richtlinien sind auch definiert, die kann man abrufen. Die Entwickler sollten die eh schon gelesen haben. Und wer als sein Programm jetzt noch nicht geändert hat, dass sich das 100% an diese Richtlinien hält, der soll das schleunigst machen, sonst wird die App rausfliegen innerhalb der nächsten 30 Kalendertagen wird das passieren. Ja. Und ja, ich find's gut. Google kann ruhig etwas stärker gucken, nachdem die App veröffentlicht wird, ob die App auch tatsächlich hier keine Verwirrung stiftet oder vielleicht sogar schädliche Auswirkungen haben kann. Ja, da ist es richtig, dass Google da jetzt nachguckt. Den Artikel, den ich verlinkt habe, tut zum Beispiel auf ein gefaktes Temple Run eingehen. Ja. Und wenn man das dann ausruft, dann werden irgendwelche komische Sachen gemacht, ja, oder eben funktioniert nicht. Man will da, was weiß ich, was damit bezwecken, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es richtig, dass solche Machenschaften jetzt knallhart unterbunden werden. Und viele sind auch derselben Meinung, dass Google ruhig etwas härter dazu langen kann. Es ist ja nicht so, dass diese Apps erstmal angeschaut werden und dann freigeschaltet werden muss. Das will natürlich keiner. Aber wenn eben solche Machenschaften da bekannt werden, dass da Google auch Handhabe hat gegenüber diesen Crap-Apps, sage ich mal. Eine gewisse Qualität sollte schon gesichert sein im offiziellen Google Play Store. Es ist ja bei Android nach wie vor möglich, Programme außerhalb des Stores machen. Da kann dann jeder seinen Müll abladen, ja, ohne Probleme. Oder auch andere Programme, die vielleicht top sind und der Benutzer das oder der Entwickler einfach nicht will, dass die im Play Store sind. Das geht ja auch. Aber der Google Play Store, der offizielle Google Play Store, der sollte doch schon so sicher sein, dass man eigentlich unbekümmert die Apps laden kann. Ja. Möglich, also weitestgehend unbekümmert, ja. Und das macht dann halt für normale Benutzer halt auch mehr Spaß dann. Die Woche über gab's eine tolle Nachricht, die überall bei den Geek-Netzwerken da eingeschlagen haben. Hat, ach Gott, was ist mit meiner Sprache heute los? Jellybean hat nämlich versteckt Multi-User-Einstellungen. Also Multi-User-Accounts sind da möglich, ja, aber die sind noch nicht richtig funktionsfähig. Ja, und da gleich mal, ja, ich weiß, ich spiele mal wieder die Spaßbremse, ja. Nein, wer jetzt gehofft hat, er kann sich da für sich, seine Freundin und fünf weitere Kumpels hier Profile anlegen und die sind sicher untereinander, das ist absolut nicht der Fall. Keine Passwortabfrage ist zum Beispiel eine schwierige Sache. Das heißt, man kann die Accounts einfach so switchen. Immerhin kann man einen Primär-Account und einen zusätzlichen Gast-Account beispielsweise machen, so dass man eben ein paar Einstellungen etc. Ändern kann. Aber die Apps sind übergreifend verfügbar und wie gesagt, es sind eben auch sind eben auch die fehlende Passwortfunktion, die eben da das Ganze relativ sinnlos machen. Also so richtig funktionieren tut es nicht. Ist auch keine offizielle Funktion und deswegen braucht man sich da auch nicht aufzuregen drüber. Das Einzige, was man da eben sehen kann, da draus, dass auf jeden Fall bei Google zumindest mal die Entwickler von Android drüber nachdenken, über ein solches System eventuell. Die einzig andere Möglichkeit wäre, dass das nur für Testzwecke mal eingerichtet wurde und vielleicht der Code nur vergessen wurde zu entfernen in Jelly Bean, dass der da vielleicht jetzt noch drin ist, aber das heißt noch nicht mal unbedingt, dass irgendwann eine Multi-User-Funktion kommen wird, aber vielleicht denken die Entwickler von Android ja daran und das in der nächsten Version von Android eben einzubauen als richtig funktionierende Version. Und ja, gut. Also manchmal wäre das schon nicht schlecht, vor allem auf dem Tablet wäre eine Multi-User-Oberfläche absolut gut. Weil da sollte man doch eine Trennung haben, denn oft wird gerade ein Tablet eben von mehreren Leuten im Haushalt benutzt. Beim Handy sehe ich das nicht ganz so problematisch, weil da hat normalerweise jeder sein eigenes Handy. Aber bei dem Tablet ist es doch so, dass das vielleicht ein Gerät ist, das von mehr Leuten benutzt wird. Da wäre eine Multi-User-Ausstattung doch wirklich Gold wert, ja. Aber die muss natürlich total abgetrennt sein. Das ist ganz, ganz wichtig, so dass man auf keinen Fall auf die Daten des anderen zugreifen kann. Und auch alle Apps und so weiter müssen voneinander getrennt installiert werden. So dass also, wenn man den Account switcht, dass man weder die Apps zur Verfügung hat, noch sieht, noch die Daten auf die Daten zugreifen kann, die eben auf dem anderen User-Account ist. Das ist für das unterliegende Linux-System bei Android ja kein Problem, diese Rechteverwaltung. Ja, das geht. Nur eben, das muss von vornherein auch in dieser Multi-User-UI mit so festgelegt werden, dass eben das nicht überschneidet. Deswegen die jetzige Version ist da nicht funktionsfähig wirklich. Dann gibt's noch ganz kurz noch was Neues vom Galaxy Note 10.1. Da gibt's wieder mal ein neues Video auf YouTube. Könnt ihr sehen. Samsung Galaxy Note 10.1 Note the New Way heißt das Ganze. Ja. Und in dem schönen Video könnt ihr auch mal hier einen Blick riskieren, wie man damit zum Beispiel wunderbar, richtig dynamisch mit diesem Stylus, den ich eigentlich fast als nicht mehr als Stylus bezeichnen will, sondern als richtigen Kugelschreiber beziehungsweise eben elektronischen Schreiber. Und da wird doch gezeigt, wie man das richtig gut machen kann. Übrigens, das Design ist mittlerweile so verschieden, also ich glaube, da kann selbst Apple nicht mehr dagegen klagen bei dem Note 10.1. Das sieht ja ganz anders aus. Ob die Leute damit einverstanden sind mit dem Design, mit diesem Rahmen da außenrum, das wird sich noch zeigen. Aber naja, gut, okay. Also wenn ich mir das so angucke, die Bedienung ist einfach super. Also das kommt schon wirklich an einen Notizblock, an einen großen Notizblock ran, ja, ein Heft, was man da benutzt. Und natürlich auch am 10,1 Zoll Bildschirm Magazine zu lesen, ist fantastisch. Ja. Videobearbeitung wird gezeigt. Alles das wird durch den Stylus natürlich sehr, sehr gut gemacht. Aber ohne dass es Missverständnis gibt, das Tablet ist auch komplett ohne Stylus zu bedienen. Ja. Den muss man nicht nutzen. Aber es ist einfach sehr, sehr vernünftig, was man sieht, was da für Möglichkeiten gibt. Und was man damit eben machen kann, ja. Skizzen, handschriftliche Notizen, malen, punktgenaue, also Plätze treffen, ja. Und also Samsung hat sich da mit dem Galaxy Note selbst übertroffen mit dem 10.1. Da sind so viele Zusatzfunktionen drin. Beispielsweise man zeichnet eine Tabelle per Hand und die wird dann zu einer richtigen Tabelle gemacht, ja. Also es ist richtig schön. Und da wird es sicher in der Zukunft noch einiges geben. Und da ist selbst die TouchWiz-Oberfläche, ja, ist da noch nicht mal verkehrt in dem Bereich da. Wobei die auch sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten ist. Also von TouchWiz ist fast nichts mehr zu sehen. Das Ice Cream, ach Quatsch, Ice Cream Sandwich, das Jelly Bean, das da drauf dann laufen wird, ist schon deutlich erkennbar. Sehr schön. Natürlich ganz ohne TouchWiz geht's natürlich bei keinem Samsung-Gerät, das ist klar. Aber immerhin. Gut. Ja, dann komme ich mal zu dem Community-Part. Ja, da gibt's heute auch gar nicht viel. Ja, man merkt, dass Olympia ist und auch noch Sommerloch. Das ist natürlich zu viel des Guten, aber eins gibt's vom Michel, der hat nämlich geschrieben, erstmal danke für die Genesungswünsche, oh, gern geschehen. In 4 Wochen geht's erneut ins Klinikum. Oh je, was machst denn, ne? Nein, nein, nein, nein. Aber gut, habe mich nun, schreibt er, doch dagegen entschieden, ein billigeres Smartphone zu holen. Sehr gut. Und liebäugle gerade mit dem Sony Xperia S. Mir bereitet nur der nicht vorhandene SD-Slot Probleme. Gibt's da eventuell Tipps zu diesem Handy oder sollte man lieber die Finger davon lassen, PS schmecken lassen. Ja, also zunächst mal weiterhin gute Gesundheit, ja. Unglaublich und toll, dass du dann trotzdem hier noch die Muße findest, hier den Ancast zu hören, finde ich toll. Xperia S, ja, vor 4 Wochen hätte ich gesagt, ja klar, nichts spricht gegen das Sony Xperia S. Das ist ein tolles Telefon. Und der nicht vorhandene SD-Slot ist auch nicht wirklich das Problem. Zumindest, vielleicht hast du mittlerweile schon mitbekommen, nach meiner Meinung nach ist der fehlende SD-Slot mehr als ausgebügelt durch die immer stärker werdenden Cloud-Dienste. Ja, 8 GB, 32 GB, das lachhaft unbegrenzter Speicher fast, ja. Oder zumindest mehrere 100 GB, kein Problem. Hier alles auf dem Handy drauf, ja, kein Thema, alle meine Dokumente immer dabei. Aber das Problem, das ich jetzt sehe, ist, dass es ziemlich schlecht aussieht bei Sony mit Updates zu Jelly Bean. Das ist nämlich etwas, was mich total schockiert hat. Ich habe nämlich ja auch schon letzte Woche gesagt, dass Sony tatsächlich angekündigt hat, dass die älteren Sony-Geräte, also alle, die schon 2011 verfügbar waren, ja, also so gut wie aussichtslos sind, dass die jemals Jelly Bean bekommen. Und selbst bei dem Xperia S wurde gesagt, dass es noch nicht ganz feststeht und noch quasi überprüft wird, ob da ein Update kommen wird. Ich finde das natürlich wieder sehr, sehr traurig, was Sony da macht. Ob da letztendlich ein Update kommen wird oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Das kann ich nicht sagen, weil Sony hat schon mal sich wieder rausgewunden und hat dann eben die Updates angekündigt. Aber auf jeden Fall ist es schon mal ziemlich alarmierend, wenn es heißt offiziell, dass eben hier für das Arc S beispielsweise und das Mini Pro wird hier genannt, und andere 2011er Xperia-Geräte kein Update kommt. Von 2012 heißt es nur inoffiziell von anderen Quellen, dass es wahrscheinlich ist, dass Jelly Bean kommt. Also von daher wäre ich noch vorsichtig jetzt mit dem Sony Xperia S und kann es eigentlich nicht mehr wirklich ja, guten Gewissens empfehlen. Weil, aber ansonsten, also wenn das, wenn man sagt, okay, das Jelly Bean Update, das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, erstmal macht mir nichts, wenn das vielleicht ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr dauert, bis es kommt, macht nichts. Weil ansonsten ist das Sony Xperia S wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Das ist schnell. Das ist eigentlich unter Ice Cream Sandwich schon so flüssig zu bedienen, wie Jelly Bean eben es ermöglicht hat für andere Geräte. Also da kann man wirklich nichts sagen, da gibt es nichts dran zu motzen. Ich habe selbst ein Neo V hier schon ausgiebig getestet und selbst das ist flüssiger als vorher Ice Cream Sandwich war. Und das ist richtig super. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Wie gesagt, der SD, das SD-Problem, das würde ich gar nicht so als Problem sehen. Für zwischenzupuffern und Playlists zu machen, ist der Speicher, der im Xperia S drin ist, mehr als ausreichend. Und von daher, also wenn der Jelly Bean nicht ganz so viel bedeutet, dass es bald kommt, das Update, dann würde ich sagen, hau zu, ansonsten lieber nicht. Ne? It's your decision, yeah. okay, ja, und das war's schon wieder bei dem Community-Teil. Und ich habe aber noch was super Gutes gefunden, nämlich die App der Woche. Jawohl, jawohl, jawohl. Ultimate Rotation Control. Was bedeutet das? Samsung Nexus 7, Quatsch, Samsung Nexus 7, nein. Der Nexus 7, einfach nur Nexus 7. Ja. Dieses Tablet hat ja das Problem, dass es als Telefon quasi behandelt wird, ja, von dem System her. Das heißt, wenn man zum Beispiel im Hauptbildschirm ist und man dreht es in den Landscape-Modus, dann schaltet das nicht um. Also so wie bei einem normalen Telefon, ja, beispielsweise jetzt nehmen wir mal das Galaxy Nexus oder das Nexus S und wenn man dann eben dreht, dann passiert nichts. Ja, das heißt, das bleibt verkehrt herum, es bleibt auf der Seite stehen, weil es eben ein Telefon ist. Dasselbe System Jelly Bean dann auf einem Tablet beispielsweise. Man dreht es rum, also auf einem 10.1 Tablet und sieh da, alles normal. So wie es übrigens auch bei Samsung, bei dem Samsung Galaxy Tab seit eh und je ist. 7 Zoll, wenn man das in die Landscape dreht, dann wird auch der Bildschirm umgeschaltet, so wie es normalerweise gehört. Google ist halt der Meinung, nein, das macht keinen Sinn bei einem 7 Zoll Display. Das mögen ein paar User anders sehen und für alle die können sich Ultimate Rotation Control installieren. Und zwar nicht nur die Tablet-Benutzer, nicht nur die Nexus 7-Benutzer, nein, sondern auch die Handy-Benutzer. Das läuft hier zum Beispiel auf meinem Nexus S wunderbar. Kann ich das also einstellen, dass es eine sogenannte Forced Rotate-Funktion gibt. Ja, und dann wird quasi das Rotieren erzwungen. Und das Beste ist, man braucht kein Root dazu. Das funktioniert auf einem Standardsystem. Und es funktioniert auch ohne Fehler, ohne Probleme, weil die Funktion ist auf jeden Fall im System ja vorhanden. Die ist nur gesperrt, dass man die nicht nutzen kann. Und Ultimate Rotation Control ermöglicht es eben, dies trotzdem zu nutzen. Ja, und dann eben hier das, den Landscape-Modus auch auf einem Telefon im Home-Screen zu nutzen. Ja, das geht dann auch in den App-Screen und so weiter. Alles richtig wie auf einem Tablet hat man dann eben diese andere Benutzerform. Sehr schön, fällt mir. Es gibt auch noch zusätzliche Goodies oben in der Notification-Bar. Da kann man sich auch einen eigenen Bereich anzeigen lassen, mit dem man dann umschalten kann auf normal, so wie es also bisher immer war, auf diese Forced Rotate, wo dann eben das Telefon dazu gezwungen wird, auch den Bildschirm zu drehen, und ein Lock. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel drehe und blockiere das und drehe wieder zurück, dann bleibt das auch in dieser Ansicht, auch wenn das die Ansicht ist, die normalerweise auf dem Telefon gar nicht geht. Ja. Faszinierend. Also das Programm ist für viele Benutzer interessant. Einmal für die, die das Rotieren schnell verhindern wollen. Natürlich geht das auch in den Systemeinstellungen, aber da muss man sich erst wieder durch die Systemsettings quälen. Hier drückt man einfach oben auf diese Notification Bar, auf dieses Symbol, zack, und schon ist es gesperrt, das Rotieren. Man kann es erzwingen, das Rotieren, und man kann es wieder in den Normalmodus schalten. Dafür gibt es dann halt eben viele Anwendungen. Ich habe mir es hier auch auf dem Nexus S installiert, weil mich das immer genervt hat, wenn ich das Gerät zum Beispiel von einem Programm, ja, beispielsweise ein Spiel, ja, wenn ich das dann in Landscape halte und das Spiel beendet und dann geht es automatisch wieder in den Porträtmodus, das hat mich genervt. Und jetzt bleibt es dann eben im Landscape-Modus auf dem Homescreen und finde das richtig schön. Das sollte eigentlich standardmäßig drin sein, finde ich. Und nun ja, also toll. Wer das möchte, ich finde es super. Ultimate Rotation Control nochmal. Ja, ich habe das natürlich verlinkt hier. Das ist eine kostenlose Version, die ich da benutze. Da gibt es einige Einschränkungen. Ja, 7 Tage kann man das voll benutzen. Danach gibt es eben ein paar Einschränkungen. Ich glaube, da kann man auch viele machen oder sowas. Ich guck mal gerade. Ja, genau. Also es gibt da noch Zusatzfunktionen, die man dann eben mit dieser Lizenz, die übrigens nur 1,99 € kostet, ja, die würde ich mir auch gönnen, ja, mit dem man dann eben dieses auch über diese 7 Tage hinweg voll nutzen kann. Und das macht, also ich finde es richtig interessant. Eine ganz feine App, die ist auch nur Moment, 504 Kilobyte groß, sollte damit also auf jedem System Platz finden. Okay, ja, Leute, und wie immer App der Woche, das war die letzte Rubrik. Und damit komme ich zum Ende vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ihr könnt mich erreichen unter Google Plus Uncast, oben der Suche Plus Uncast eingeben und schon findet ihr die Seite. Dort könnt ihr Kommentare und auch die Fragen posten, ja, die ich extra in einem Artikel, den ich aufmache, ja, könnt ihr die da reinschreiben. Oder ihr sucht auf Twitter @AndroidCast. Ja, bitte da braucht ihr nicht dran zu schreiben. Ja, also ich benutze es kaum noch. Aber dafür gibt es noch die Mail uncast@thenetcasts.com oder rio@thenetcasts.com. Letzteres kommt auf jeden Fall an. Fragt mich nicht, wo das Problem ist. Ich krieg's nicht hin. uncast@thenetcast.com oder rio@thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com. Und dort findet ihr auch die ganzen Informationen zur Sendung und die ganzen Links unter uncast.thenetcast.com. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche, haltet die Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.